Ding. Club Ding mit Florian. Und damit einen schönen guten Abend. Hier ist das Clubding, die Sounds of the Underground für euch in the Mix. Harry Hayes habe ich jetzt gleich für euch mit This Place is Ours. Harry Hayes hat eine neue EP rausgebracht und ich finde den Sound wirklich richtig überragend. Ganz schwer ist das in so ein Genre reinzustecken und deshalb gibt es heute gleich zwei Songs davon. Michel haben wir außerdem für euch mit Awaken. Das ist so ein Tel Aviv-based Producer mit einer neuen EP. Der hat es richtig drauf, werdet ihr auch feststellen. Und was ihr auch feststellen werdet, wir haben in der zweiten Clubding-Stunde einen richtig geilen Mix für euch, nämlich EDX. Am Mikrofon ist ja Florian und ihr hört Harry Hayes. This Place is Ours im Clubding für euch. Thank you. Thank you. Sound von Notre Dame. Nobody told me. Klingt so ein bisschen wie eine smoothe Einladung auf einen guten Abend. Ja, und ist auch gleichzeitig Titeltrack der neuen EP von Notre Dame. Französischer DJ macht auch so ein bisschen öfter was mit Solomon und hat einen Track auf Solomons Label released. Ist, denke ich, ein ganz schöner Banger. Ihr hört das Clubding, die Sounds of the Underground in the Mix für euch mit Neptunica und Aura Dione. Ja, es ist diese Aura Dione mit dem Track Geronimo. Jetzt würdet ihr sagen, Moment mal, diesen Track gibt's doch schon. Ja, den gibt's. Der Song war damals schon ein Banger und ich bin froh, dass DJ Neptunica den nochmal aufgegriffen hat und ordentlich Wumms und Scheppernd runtergepackt hat für euch. Außerdem gibt's für euch danach R.E.M. und Low, Klassiker von 1991, wieder aufleben lassen. Von Carayas, Out of the Time Bootleg. Und das ist tatsächlich ähnlich sensationell, wie man sich das so vorstellen würde. Ihr hört das Clubding, die Sounds of the Underground in the Mix. Let's go, Geronimo. I'll get you out of here. There's too much talking in this atmosphere. Cause I just wanna get you out of here. My baby gonna get a lot of me. Ooh. She goes, DJ, Jojo, la la. Let's go, Geronimo. Says it is so, la la. Let's go, Geronimo. DJ, Jojo, la la. Ding. Club-Ding.

Extended Remix. Das ist ein ganz, ganz, ganz schöner, entspannter House-Cut in eurem Radio. Ihr hört das Clubding, die Sounds of the Underground in the Mix. Und ich habe eine Runde Harry Hayes für euch. Dieser Harry Hayes, ihr hört das schon im Hintergrund, ist ein ganz klein bisschen Breakbeat-artig. Aber wie schon oben gesagt, ist ein interessanter Sound von ihm. Wir haben ja schon mal einen Titel von ihm heute gespielt. Gleich der erste Track der Show war von Harry Hayes. Und das hier ist halt was ganz anderes. Und Vin Vega hätte ich gleich auch noch für euch. Hier ist das Clubding. Unser Ding. Unser Ding. Club-Ding. was, oder? Vinvego, Esso Arenzo, der Extended Mix, DJ-Producer und Label-Owner aus Düsseldorf mit so ein paar schönen Urlaubs-Vibes für eure Playlist. Ihr habt uns gerade Bescheid gesagt, wenn ihr mit dem Auto unterwegs seid im Kreis Merzig, war dann auf der Landstraße dort mal vorsichtig sein. Zwischen Merzig und Merchingen befindet sich eine ungesicherte Unfallstelle. Allen unterwegs gute Fahrt mit unserem Clubding und Flo von Max Metzinger und Simon. Mehr dazu gleich für euch. We'll be right back. Es ist nicht Scooter. Es ist DBF und Fanatic Freestyle. Ja, aber trotzdem kann man mindestens genauso gut drauf absteppen. Und ich hoffe, ihr habt es jetzt gut laufen lassen. Ihr verzeiht mir, dass ich in diesen Track so reingequatscht habe. Aber wir müssen ja den nächsten Song abspielen. Außerdem ist DBF jetzt sowieso zu Ende. Der nächste Song ist von EDX. Heißt Mono, so eine Hymne im EDX-Style. Den haben wir in genau 9 Minuten in the Mix für euch. Diesen Song kann man sich übrigens auch sehr gut auf einer Festivalbühne vorstellen, für den Iconic Moment. Und ein paar Minuten Armin van Buuren machen wir vor Mix noch gerade für euch. Das Clubding hier, on the air. Ding. Club Ding. Die heißesten elektronischen Tracks. Ja. shaking. Feels like there's no escaping. I try to call you, I can't get through. But in the crowd, I still look for you. Where are you hiding? For you, I'll keep on fighting. So tell me if there's a way that you can save me. Right now, I need you to be by my. Ich hätte irgendwie gedacht, das ist Tiesto. Also wenn man sich das so anhört, oder? Hätte ich jetzt echt gedacht, aber es ist Armin van Buuren und Martin Garrix mit Libby Whitehouse und Sleepless Nights. Wirklich absolute Iconic-Kombo mit diesem Iconic-Track hier für euch. Wir haben EDX jetzt für euch. Eine Stunde lang in the mix. Steht seit Jahren mit hochwertigem melodischem Haus, mit internationalem Sound da. Produktionen verbinden, schöne Tiefe, Leichtigkeit. Perfekt für die späte Clubnächte, schöne Festivalmomente. Und jetzt mit einer exklusiven Stunde für euch im Clubding. EDX, eine Stunde lang in the mix. in the sky, yeah. Said I want it all for me. He asked me Spoiler, it's like a drive. Never.